In das Land der Freuden ziehen wir bald ein. Dort, wo keine Sünde und kein Leid wird sein. Jesus, unsere Sonne, ist das ewige Licht. Dort gibt's keine Angst, auch Feindschaft gibt's dort nicht. Komm zur Lebensquelle, Jesus lädt dich ein. Er will dich hier heilen, du wirst glücklich sein. Viele unserer Freunde werden wir dort schauen, die hier viel gelitten, doch in Gott vertrauen. Dort sind sie mit Jesus, singen ihm entzückt, und mit goldener Krone ist ihr Haupt geschmückt. Komm zur Lebensquelle, Jesus lädt dich ein. Freuen sich in Ewigkeit, Himmelsweiden stehen schon für sie bereit, und von ewiger Liebe sind sie dort umringt, wo ein Halleluja unserem Herrn erklingt. Komm zur Lebensquelle, Jesus lädt dich ein.